Ding. Sie latschen durch den Wald und es ist scheiße kalt. Sie kommen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wo mag das Klo wohl in diesem Häuschen sein? Ja, wer ist denn da? Ein seltsames, ganz komisches, verwunderliches, widerwärtiges Ding! Durch die Stadt abends um 9:30. Mein Herr, kennen Sie dieses Ding hier? Nein, hab ich noch nie gesehen. Vor allen Dingen hässlich, das wollte ich mal sagen, ja. Widerwärtiges Ding! Oh Gott, was macht es? Ah, scheiße! Ah! Oh. Ah! Und jetzt sind alle tot.